Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie Hurentaxi aus dem Leben der Callgirls, Folge 17. Ich komme ins Büro und die Vera fängt gleich an. Was höre ich da von dir? Der Gerd hat der Jolanta gesagt, du hast was mit der Goscha, weil du dauernd bei ihr in der Wohnung steckst. Der Gerd wohnt im selben Haus und kann ins Parterrefenster hineinschauen. Ja, weißt du, dann habe ich auch was mit der Conny, weil der habe ich die Waschmaschine repariert und mit der Lilly sowieso, weil der habe ich ein Kind angehängt und mit der Juliette, weil der habe ich die Jalousien montiert und mit der Tatjana auch, weil der habe ich auch die Jalousien montiert und mit dem Gerd auch, weil dem habe ich auch die Jalousien montiert. Mit dem Gerd, na, das ist aber arg. Na klar, na, was mache ich denn sonst in seiner Wohnung? Jolanta kommt herein, hält mir die Hand hin und grinst, als ich sie küsse. Der Gerd sagt mir, du steckst dauernd bei der Goscha in der Wohnung. Aber dass ich bei ihm in der Wohnung war, davon hat er da nichts gesagt, schönste Chefin. Also, passt's auf. Ich habe den Vertrag jetzt unterschrieben für den Umbau. Jetzt geht's los mit meinem Hotel. Na, gratuliere. Das heißt, wir müssen jetzt 30 Jobs am Tag machen. Vera zuckt die Achseln. Aber Sissi nimmt Jolanta um die Schultern. Das kriegen wir schon irgendwie hin, sicher. Als ob es ihr Hotel wäre. Aber so wird das nicht gehen, wenn einer wartet, bis die Kunden anrufen, sage ich. Aktive Telefonwerbung, das ist angesagt. Guten Abend, gnädige Frau, könnte ich einmal kurz Ihren Garten sprechen? Alle lachen. Und wer ruft beim Pizzamann an, sagt Jolanta, es ist schon Mittag. Ich rufe an, sagt Sissi, eine Romana wie üblich? Ja, bestellt's euch auch was. Ich studiere den Prospekt. Na bitte, das ist das richtige Menü für uns. Ich krieg einen griechischen Salat mit französischem Dressing. Na geh, jetzt verdirbt er mir den Appetit. Na was soll ich machen, da steht's. Aber wenn dir vom griechischen Salat graust, dann sag halt einen kalten Bauernsalat. Jolanta fällt fast von ihrem Drehstuhl vor Lachen. Ich gehe in die Küche Kaffee machen. Da ist ein Lars in der Pension Claudia in Vösendorf, der hat kein Internet. Ein dunkelhaariger will er, wen soll ich ihm denn schicken, sagt Vera, als ich mit drei Häfeln Kaffee zurückkomme. Na, eine aus dem 10. natürlich, wenn er in Vösendorf ist. Oder soll ich eine aus Essling holen? Na, wen haben wir denn im 10.? Na, schicke ich ihm die Lilly. Die Lilly? Jolanta dreht sich um. Die ist doch jetzt mit dem Chris von Sweet zusammen. Und der lässt zu arbeiten? Der lässt immer seine Mädeln arbeiten, sagt die Vera. Auf seiner Homepage ist sie auch drauf. Ich esse meinen Salat, der inzwischen gekommen ist, dann fahre ich los. Lilly habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist schmollend und krantig dahergekommen. In 3 days I only have one job from this agency. Is no good, hat sie gejault. Aber du musst doch Jobs haben von Sweet. Nein, ich habe nur Boyfriend von Sweet. Und er gibt dir keine Jobs? Nein, er sagt, du meine Freundin, du ficken mit anderen Männern? Na, wer weiß, dass du bei anderen Agenturen fickst? This is crazy, Boyfriend. For me is no good. My study is in Romania. Aus Lilly schlau werden ist nicht einfach. Nach dem Job in Vösendorf kriegt sie einen im 2. Wenn ein Mädchen einmal auf Job ist, dann kriegt sie auch Anschlussjobs. Die Telefonistinnen geben die Jobs lieber einem Mädchen, das schon bei einem Fahrer im Auto sitzt. Ich fahre über den Praterstern und biege hinter dem IBM-Komplex ein in die Leopold-Moses-Gasse. Wie Lilly die Adresse erkennt, schreit sie auf, »No, it's not possible. I cannot go to this client.« Warum denn nicht? He has XXXL, you understand? Hat er dir wehgetan? Sie nickt. Ich rufe Vera an, erkläre ihr die Sache. Pass auf, die Lilly kann nicht zu diesem Kunden gehen. Die hat dir das letzte Mal wehgetan, Übergröße, weißt du? Ah, ich verstehe, was du meinst. Na, ich werde den Kunden nochmal anrufen. Während wir warten, versuche ich Lilly klarzumachen, dass sie das besser schon gleich beim letzten Mal hätte sagen sollen, dann wäre sie gar nicht erst zu dem Kunden geschickt worden. Vera ruft zurück. Na, der hat sie aufgeregt. Diese rumänischen Madeln, was sie die einbilden, kommen daher und scheißen auf alles. Und was das heißen soll, er hat einen zu großen, so eine Frechheit. Na, ich habe ihm gesagt, dass er sich vielleicht geehrt fühlen soll. Andere ärgern sich, wenn man ihnen sagt, dass sie nichts in der Hosen haben. Also das habe ich ihm natürlich nicht mit diesen Worten gesagt. Naja, jedenfalls hat er gemeint, dass er sich das morgen mit der Anastasia ausmachen wird. Heute nimmer. Na, kannst dir vorstellen, wann der so redet, wie der sich den Mädchen gegenüber aufführt. Also ich bring die Lilly jetzt zu Haus. Na, ist recht. Sally ruft mich an, ich soll zurückrufen. Ich brauche eine Weile, weil ich in meinem neuen Handy ihre Nummer nicht gespeichert habe. Vor 5 Minuten, ich wollte dich etwas fragen, aber jetzt, ich brauche es nicht mehr. Aber warum rufst du nie an? I think you forget me. You know why I don't call you. Das letzte Mal, wo du bei mir warst, hast du mich ziemlich dreckig behandelt. Aber du weißt, warum ich dich schlecht behandle. Because I'm crazy. Ich muss ins Spital gehen, meinen Kopf untersuchen. Kennst du einen guten Psychiater? Ich will wirklich zu einem Psychiater gehen, aber er muss von Polen sein. Es gibt viele polnische Ärzte hier. Es sollte kein Problem sein, wenn du wirklich glaubst, dass du einen brauchst. Ja, ich glaube das wirklich. Ich will jemand, der für mich Hypnose macht. Weißt du, was ist Hypnose? Ja, ich habe das gehabt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und hat es funktioniert? Ja. Dann glaubst du, es hilft mir? Kann schon sein. Was machst du gerade? Du arbeitest, ja? Ja, aber ich habe 1,5 Stunden bis zum nächsten Job. Sollen wir uns treffen? Warum nicht? Ich hole sie vom Internetcafé bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse ab. Das ist auch so ein schwarzer Treffpunkt. Ich brauche was zu essen. Bist du hungrig? Nein, sagt sie. Dann schaust du mir beim Essen zu? Sure, why not? Ich bin zum Kaisergarten gefahren und habe mir Eierblumensuppe und Lammfleisch mit Jungzwiebeln bestellt. Really, I want to go to hospital. Weißt du warum? Ich habe keine Lust, mit meinem Boyfriend Sex zu machen. Ich habe vielleicht 3 Jobs am Tag und dann komme ich zu ihm und sage, oh nein, ich bin müde. Aber das ist normal, denke ich. Ist nicht normal. Als ich war mit dem Vater von meinem Kind, hatte ich 10 Jobs und dann bin ich nach Hause gekommen und 2-3 Mal. Aber jetzt? Vielleicht ist es nicht Liebe. Na, da haben wir es. Wenn es nicht Liebe ist, ist es kein Wunder, dass du keinen Sex mit ihm willst. Da brauchst du nicht deinen Kopf untersuchen lassen. Aber ich will Hypnose. Kannst du das? Du wirst lachen, ja. Ich hab's schon mal gemacht. Aber es wäre nicht gut, wenn ich das mit dir mache. Warum? Na, unser Verhältnis ist ein bisschen kompliziert. Man sollte das nicht mit jemand machen, der nicht neutral ist. Da könntest du dich nicht entspannen. Du musst der Person, die dich hypnotisiert, vertrauen können. Aber ich vertraue dir. Du bist der einzige Mensch, dem ich vertraue. Glaubst du, es gibt irgendjemand, mit dem ich so reden kann wie mit dir? No way, believe me. Ja, du misstraust den Menschen, und das macht dich einsam. Ja, ich bin einsam. Aber wie soll ich jemandem vertrauen? Ich habe diesem Mann vertraut, und er hat mir das Herz gebrochen. Ich habe geglaubt, ich lebe mit ihm für immer. Denn das ist, was ich will. Ich will mit meiner Familie leben, immer zusammen sein, nicht nach 3 Jahren geschieden werden. Wie könnte ich? Aber ich werde ihn leiden lassen, denn dieses Mädchen, sie wird ihn nicht heiraten. Und dann, nächstes Jahr, kommt Polen in die EU. Und dann wird er zu mir kommen, weil er die Papiere will. Und ich würde sagen, ich vergebe ihm. Und dann, wenn er sagt, er will mich heiraten, ich sage, tut mir leid, aber mein Mann kommt heim aus Spanien. Schnell, geh weg, bevor er dich umbringt. Senster, you know? Du meinst Rache? Ja, ich will Rache. Glaubst du, ist nicht gut? Weißt du, das hört nie auf. Du nimmst Rache an ihm, er nimmt Rache an dir, du nimmst Rache an ihm. Es hört nie auf. Aber ich brauche das. Wenn er leidet, werde ich glücklich sein. Und was ist mit deinem Kind? Es ist nicht gut für Kinder, wenn die Eltern sich bekämpfen. Aber sie kann das nicht sehen. Sie kann nicht dabei sein, wenn ich das tue. Vielleicht, wenn er nach Polen kommen will, um sein Kind zu sehen, kann er das tun. Ich werde meine Security haben, meine Bodyguards. Er kann sein Kind sehen, aber sie weiß nicht, dass er ihr Vater ist. Sie hat meinen Namen. Als sie geboren wurde, habe ich ihn nicht unterschreiben lassen. Wenn er kommt, kann ich sagen, wer bist du? Du bist nicht Vater von meinem Kind. Weißt du, für schwarzen Mann Kind ist sehr wichtig. Eine Freundin von mir, sie hatte ein Baby mit schwarzen Mann und er hat es weggenommen. Er ist jetzt in Afrika. Weißt du, was das bedeutet? Sie hat mein Essen bezahlt und ich bin zum nächsten Job gefahren. Inzwischen hat der Abendverkehr begonnen. Das ersparen sich die Nachtchauffeure, die verdienen mehr Kohle, einfach weil sie schneller vorankommen. Ich kriege Stress, weil ich erst Natascha vom 9. in den 19. bringen muss und dann Juliette vom 16. in den 20. Vera muss den Kunden sagen, dass es länger dauern wird, in der Stoßzeit geht's eben nicht so schnell. Ich parke mich vor Nataschas Haus ein, rufe sie an, ich bin da. Natascha wohnt im Parterre. Durchs offene Fenster höre ich Patrick weinen und schreien. Die Mama soll nicht weggehen. Er kreischt und ist wütend. »Kannst du bitte nicht vor Haus parken?« sagt Natascha genervt. »Nachbarn, sie schauen. Wo ist dieser Job?« Sie klappt sich den Damenspiegel herunter und fängt an, sich zu schminken. »Im 19., das ist nicht so weit. Vorsicht!« Ich drücke ihre Hand mit dem spitzen Kajalstift von ihrem Auge weg, weil ich bremsen muss. »Mach das an der Kreuzung, wenn ich stehe, nicht beim Fahren. Hast du geweint?« »Tu ein bisschen Puder unter die Augen.« Sie pudert sich das Gesicht, trägt mit dem Pinsel Lipgloss auf. »Was ist denn passiert?« »Er ist da.« Sie macht eine Kopfbewegung nach hinten in Richtung ihrer Wohnung. »Und?« »Ich ihm habe gesagt.« »Und er ist noch da? Das ist doch wunderbar.« »Er aufpassen auf Patrick, aber er weinen. Er sagt, er kann nicht ertragen das. Aber was ich soll machen?« Kaum, dass ich vor dem Haus halte, ruft Sissi an. »Seid ihr schon da? Der Kunde ist schon ungeduldig.« »Was soll ich machen? Es ist Stoßzeit. Sag ihm, er soll schon einmal ohne sie anfangen. Sie kommt dann nach.« Juliette isst schon wieder Schokolade. »Früher, ich habe am Tag 5 Tafeln Schokolade gegessen. Meine meiste war 7. Dann musst du so gewesen sein. Damals ich gehabt 60 Kilo. Und wer hat dich so verwöhnt?« »Was ist das Verwöhnen?« »Mama, ich will Schokolade.« »Gut, da hast du Schokolade.« »Mama, kauf mir dieses Kleid.« »Gut, da hast du dieses Kleid.« »Ah, jetzt ich verstehen.« »Und wer hat dich so verwöhnt? Deine Mama?« »Nein, mein Ex-Mann.« Pause. »Er hat dich wie ein Kind behandelt.« »Weißt du, ich meine Vater nie gekannt. Ich gehabt 16 Jahre wie ich, Jakjes Poznacz, ich glaube kennenlernen. Wie ich hab kennenlernen ihn. Und weißt du wie? Mit Stopp.« Sie macht das Daumenzeichen. »Aber 2 Jahre ich nicht geredet, ich geschaut Fuß, Wand, 2 Jahre nichts so«, sie tupft mich an, »nicht geküssen, gar nichts.« Das erzählt sie lachend mit vielen Gästen ihrer weichen Hände. »Was ist eigentlich sein Beruf?« »Weißt du, was das ist, Meliorator?« »Hat das was mit Agrikultur zu tun?« »Ja, aber er hat nie in dem Beruf gearbeitet. Er hat das studiert, weil diese Fachrichtung eben Plätze frei hatte, aber er hat immer gehandelt. Mit 20 hat er schon sein eigenes Geschäft gehabt und studiert. Er mir viel gehelft?« »Geholfen.« »Geholfen. Ich werde nie, nie schlecht über ihn sagen.« Der Verkehr lässt nach und ich bin schnell wieder bei Natascha. Sie ist noch nervöser als vorher. »Dieser Mann, weißt du, er ist von Ägypten. Für ihn das besonders schwer. Aber er hat keine Geld. Er arbeitet in U4-Disco in Garderobe, bei Nacht. Bei Tag studieren und bei Nacht arbeiten. 700-800 € im Monat. Der kann nicht ernähren, eine Frau und Kind dazu.« »Na, wenn er dich liebt und du ihn, dann werdet ihr eine Lösung finden.« Sie nickt nachdenklich. »Wenn sie sich lieben, werden sie eine Lösung finden.« »Ich will rauchen«, stöhnt Juliette, als sie aus dem Job kommt. »Was ist, hat er dich nicht rauchen lassen?« »Weißt du, wenn Kunde nicht rauchen, dann sitzen, schauen so.« Sie stemmt das Kinn in die Hand, trommelt ungeduldig mit den Fingern und schneidet gelangweilte Grimassen. »Und ich so«, sie zieht hektisch an einer imaginären Zigarette. »Das nicht gut.« Dann zündet sie sich eine echte an. Die meisten Mädchen rauchen einfach, um Zeit zu schinden. »Diese Kunde, weißt du, manche Kunde mir passt und andere nicht. Und ich denke, diese Kunde nicht meine. Er fragen, dieser Job, das ist Spaß? Und ich, Spaß? Was Spaß? Na, warum machst du diesen Job? Na, für Geld. Und ich sage noch, das ist nicht meine Hobby. Aber manchmal, es ist Spaß. Weißt du, sage ich, erst einmal mit deiner Kunde, das ist nur Stress. Was willst du, was machst du, bin ich gut? Und später fragen, und wenn du aufstehen und gehen, du denken, ach, diese Kunde. Und ich, ja, genau. Und er, sie macht ihn nach, wie er gekränkt das Gesicht verzieht. Naja, so hat er wenigstens etwas von der Realität erfahren, sage ich. Aber ist doch gut. Morgen um 9, ich habe wieder Job bei ihm. Du nimmst den Job ernst, was? Wie meinst du? Dir ist nicht egal, was der Kunde denkt. Andere Mädchen sagen, Kunde ist Kunde, schnell weg und aus. Nein, ist nicht egal. Für mich ist auch Mensch mit seinen Fühlen, seinen Denken. Manche Kunde denken, alle Prostitut ist dumm. Aber ich nicht, ich korrekt. Nein, andere, komm ich zu Kunde, Kunde so. Sie spielt mir vor, wie sich der Kunde im Lehnstuhl fletzt, lässig eine imaginäre Zigarette im Mundwinkel baumeln lässt. Ich frage ihn, wie lange? Er schauen mich an, so, na, eine Stunde. Er fragen, du gut? Naturfranzösisch, du machen gut? Na, ich denken, du so, ich auch so. Ich sagen, du haben große Naturfranzösisch, ich machen gut. Du haben kleine, ich machen nicht gut. Er so. Sie macht sein langes Gesicht nach, dann grinst sie. Ich sagen, du so, ich auch so. Dann er auf einmal, na okay, was willst du trinken? Ganz nett, plötzlich. Und andere fragen, welche Buch du zuletzt gelesen? Ich, Schachista von Waldemar Wysak. Kennst du? Nein, von dem habe ich nie gehört. Ist international schon Bestseller. Sehr, was ist so Jivac in Deutsch? Benützen. Er benützen sehr schwere Wörter. Ich erste Mal lesen mit 17, verstehe kein Wort. Ich denken, gut, noch einmal. Und ich lesen 6 Tome, 6 Buch mit Enzyklopädie. Und ich sagen zu Kunde, diese Buch von Waldemar Wysak. Und er, was, Prostitut, lesen Wysak? Die Passettestraße ist im 2. Und an ihrem Ende hat sie einen Wurmfortsatz, der nur ein Fußweg bis zur Adalbert-Stifter-Straße ist. Woher soll ich wissen, dass auf der anderen Seite der Adalbert-Stifter-Straße noch ein Wurmfortsatz vom Wurmfortsatz ist, der auch noch Passettestraße heißt und wo die Hausnummern 1 und 3 zu finden sind? Irgendwann haben sie hier diese Durchzugstraße vom Gürtel zur Floridsdorfer Brücke schnurgerade durchgezogen und dabei das Stück Passettestraße abgeschnitten. Die Sucherei macht mich ganz nervös. Man muss die Adalbert-Stifter-Straße an der Kreuzung Leihstraße überqueren und dann in die Lorenz-Böhler-Gasse einbiegen und dann den Fußweg zurückgehen Richtung Adalbert-Stifter. Das Gebäude ist ein Pflegeheim für Behinderte. Als Juliette endlich bei Stiege 2 anläutet und in der Tür verschwindet, hätte ich mir gern ein Kaffeehaus gesucht. Aber in dieser öden Gegend ist weit und breit kein Lokal und wegfahren mag ich auch nicht. Nicht einmal die Tankstelle ist noch offen. Ich schalte das Radio um auf Ö1 und warte im Auto. Ein Stückchen Debussy kann ich noch aufschnappen. Dann kommen die 22 Uhr Nachrichten. Die brauche ich jetzt auch nicht. Ich steige aus und setze mich auf den Heckspoiler. Der hält das aus. Als Juliette nach einer Stunde herauskommt, dreht sie sich um und schaut ganz lange zu einem Fenster hinauf. Ich schaue auch hinauf, aber da ist nichts zu sehen. Er hat nicht gewinkt, sage ich grinsend, als wir einsteigen. Er kann nicht, nur liegen. 20 Kilo. Nur Knochen? Alles apparat, aber sehr nett. 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja, er habt gehabt Unfall. Scheiße. Ja. Wie alt? 32. Er hat gehabt 27, wie hat gehabt Unfall. Sie ist ganz still. Ich fahre los. Die Adalbert-Stifter-Straße entlang, auf die Gürtelbrücke, Bahnhof Spittelau, Müllverbrennung, Fernheitswerk. Weißt du, andere Mädchen, die sagen, boah, schrecklich, grauslich. Du hast ein großes Herz. Sie sagt ganz leise, mir ist schade. Ich bringe sie in die Piaristengasse, warte im China-Restaurant auf sie. Die Wirtsfamilie spielt Karten, die Kinder sind noch auf. Und nach der Piaristenkasse noch in die Kevenhüller Straße. Es ist 0.15 Uhr. Ich werde bald Schluss machen. Noch mich abholen, bittet sie. Gut, ich warte. Es gibt keine Vorbestellung mehr für Juliette, und während ich auf sie warte, kommt auch nichts mehr herein. Wir fahren schweigend. Juliette hat nichts dagegen, wenn ich Klassik höre oder Jazz. Sie fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Müde? Weißt du, was ist Jivne? Seltsam, komisch, nein, seltsam. Es ist seltsam. Gestern ich arbeite von 5 Uhr. Bis 5 Uhr. Ja, bis 5 Uhr. Und ich aufstehe nach 8 Uhr, aber nix müde. Und jetzt auch nix müde. Aber morgen? Morgen bist du tot. Ja, morgen ich sicher bin tot. Wir fahren wieder schweigend. Kurz vor ihrem Haus frage ich, na, machst du weiter oder gehst du schlafen? Weißt du, manchmal es ist mir schade. Heute ist guter Tag, was ist morgen, ich weiß nicht. Jetzt, ich mache eine halbe Stunde Dusch, denn ich brauche warm. Egal was, warm.